WDR 5. Neugier genügt. Einkaufszentrum Frankfurt-Oder. Dünn bläht sich die Vorzeltplane der Imbissbude im Wind. Auf halber Treppe bläst ein Dudelsack gegen den Frost an diesem kalten Morgen. Moin. Na, alles fertig? Halbe ja. Treppe heißt der Film. Ein Seitensprung, die Szenen zweier Ehen und 17 Hippies machen Musik. Einer ist Reinhard Koma Lüderitz. Er spielt den Dudelsack mit Hut. Axel Prahl spielt Uwe Kukowski, den stoischen Bütchenbetreiber, den seine Frau verlassen wird. An diesem Morgen ist schon Karl-Heinz entwischt. Der Kanarienvogel der Familie hat das Entsetzen der Ehefrau über die Eisbeine in der Badewanne ausgenutzt und in der Plattenbausiedlung das Weite gesucht. Willst du den ganzen Tag hier rumhupen? Wo wir Deutsch, bist du Deutsch? Ja. Willst du hier den ganzen Tag rumhupen? Warum nicht? Na, weil das ein bisschen nervt irgendwie, finde ich. Ich mache auch schon mal eine Pause, ich komme auch schon mal was essen. Na, ist ja gut. Vielleicht kannst du dich ein bisschen weiter runterstellen da zur Laterne oder was, weißt du? Na gut, ich gehe zur Laterne, weil du es bist. Das ist nett. Kriegst du auch nah ein Bierchen, ja? Nicht für Union. Ich bin ja Musikliebhaber, aber... Radio 24 mit der Magic Hour und hier die Astro-Tendenz des Tages. Und das ist der Halotri Chris, der Uwes Frau verführen wird. Kukowskis bester Freund. Und dieser Dudelsack in Andreas Dresens Tragikomödie spielt auf zum internationalen Durchbruch der Band. Christopher Blenkinsop ist geboren in Manila, also auf den Philippinen. Da komme ich aber nicht her. Christopher Blenkinsop. Restzopfträger, Gründer, Komponist und meistens Arrangeur der Band. Mein Vater ist 26 geboren. Er ist in den 50ern nach Asien geflohen. Mein Bruder ist in Casablanca geboren. Und im Kindergarten war ich in Kairo. Und eingeschult wurde ich in Teheran. Na, Heuboje, hast du dir Verstärkung mitgebracht? Machen wir nicht so lange heute. Heute geht es wieder hoch her am Sternenhimmel. Besonders die Stiere und Skorpione unter ihnen sollten jetzt genau zuhören. Irgendwann mal war ich eine Zeit lang öfter in Irland, auf dem Bauernhof. Und Kiki hat mich da besucht und wir waren irgendwann mal zusammen in Dublin. Sonntag morgens um 10 Uhr und es gibt dort zwei Sorten Menschen. Die einen sind in der Kirche, die anderen sind im Pub. Und wir waren im Pub und was mich da unfassbar beeindruckt hat, war dieser Raum voll Menschen, die alle um einen Tisch saßen, wenn man nicht an die Bar passte. Und es war auffällig, dass die einzigen Leute, die das nicht waren, ungefähr die vier Deutschen waren, die da waren, weil die nämlich zugehört. Und da war dieser Herr, der an diesem Tisch saß und so fiedelte und spielte. Und dann stand er auf, mitten im Stück ging an die Bar, gab jemand an der Bar seine Geige. Der nahm die Geige, setzte sich hin, spielte da weiter, als ob das... So. Und der Typ stellte sich an. Es war also diese Selbstverständlichkeit. Und dann zog ich wieder nach Berlin oder Kiki sagte, zieh mal nach Berlin. Wir waren ein Paar, ja, wir waren lange ein Paar. Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg. Weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen, wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Ich komme aus Berlin, komme aus einer großen Familie, war zwar jetzt nicht immer in Berlin, war lange in Frankreich auch zwischendurch oder so, aber ich habe eine richtige Heimat. Aber Christopher, der irgendwann nach Berlin gekommen ist als eine Stadt, der hätte auch irgendwo anders landen können. Mutter, die dann irgendwie weg war, dann ist er irgendwo da in der Nähe von Köln gestrandet in der Pampa. Hätte auch in Pusemuckel sein können. Und eigentlich die Rettung, Musik. Christen Kiki Sauer, Akkordeon, Chansonette und eloquente Sprecherin der Band. Ich bin musikalisch auch aufgewachsen. Ja, meine Eltern haben 5 Kinder bekommen und gesagt, ihr sollt das machen, was wir nicht machen konnten, weil wir in der Nachkriegszeit groß geworden sind. So, wir haben alle 2 klassische Instrumente gelernt, haben zwar auf ganz kleinem Raum gewohnt, ja, und ich bin quasi in der Philharmonie aufgewachsen, weil das war damals alles erschwinglich. Ja, ich dachte so, ach, Karajan, und ich so, ja, okay, ja, ja, gehen wir mal hin und so, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass das das beste Orchester der Welt war. Und dann war das so, dass Kiki sagte irgendwann mal, das muss doch möglich sein, diese Normalität, die man so auf der ganzen Welt sieht und die es in Deutschland einfach nicht gibt, einfach zu machen. Und dann haben wir einfach jeden, den wir kannten, von dem wir wussten, dass er ein Instrument halten kann, angerufen und gesagt, pass mal auf, wir treffen uns Donnerstagabend 7 oder was es war und wir spielen zusammen Musik. In Irland war es auch so, dass die Leute dann, die Argentinier spielen, die Franzosen spielen, die Japaner spielen, die Deutschen hören immer zu. Und zwar Ost und West. Also wir sind immer begeistert und finden alles toll. Und wenn man sie fragt, dann sing doch oder mach doch mal was. Schwierig. Eigentlich war ja Techno und House total angesagt. Love Parade, wir kannten die auch alle, die das da irgendwie mal initiiert hat. Das war ja sehr überschaubar, Berlin, muss man dazu sagen. Ne? Die Szene, man kannte schon die Leute so ein bisschen. So, und dann kam Christopher und sagte so, ich meine, so kam er auch zu mir, ich habe damals Querflöte gespielt, ich wollte gar nicht mehr Querflöte spielen, Querflöte und Klavier. Und er sagte zu mir, bring die doch mal mit, oder kannst du außerdem Noten lesen, weil wir, ey, Rockmusiker, ich habe ja so Noten, kannst du mal abspielen, ja, vom Blatt spielen. Und ich, das fand ich wiederum lustig, weil wir kannten uns, haben aber nie zusammen Musik gemacht, weil Christopher kam aus der Rockmusik, ich aus der Klassik, wir haben überhaupt keinen Connecting Point gefunden. Ja, er hat mir irgendwann mal gesagt, ja, Hauptsache es hat Groove. Und ich habe gesagt, kannst du mir Groove mal irgendwie ein Achtel und ein Viertel aufschreiben? Und er sagte, oh, da hast du aber grundsätzlich was nicht verstanden. Das kann man so nicht aufschreiben. Und ich dachte so, wenn man es nicht aufschreiben kann, gibt es das nicht für mich. Lüll war zu der Zeit nach Südamerika geflohen. Ich kriegte 1995 einen Anruf von Christopher Blenkinsop, den ich aus dem Rocktheater Reinicke Fuchs kannte. Der meinte, du, wir machen hier so eine Band, 17 Hippies oder so. Hast du nicht Lust, mal vorbeizukommen? Ich war damals gerade auch fast ein Jahr in Südamerika gewesen, hatte viel akustische Musik gemacht und darum ging es jetzt auch bei diesem Projekt, also ganz weg von der Rockmusik. Ich dachte, 17 Hippies oder so, das ist ja ein lustiger Name. Ganz viel ist aus dem Wesen der Band entstanden, also auch durchaus aus den verschiedenen Herkünften. Ja, Lühl kam wirklich aus so 70er Jahre West-Berliner Krautrock-Szene. Man kann sich das wirklich, er ist da wirklich so voll drin, der hat ja auch ziemlich viel eingebracht mit dem, der konnte mit akustischer Musik, für den war das so, was denn ditte? Lutz Graf Ulbrich mit bürgerlichem Namen, Banjo und Gitarre. Lühl blickt zurück auf eine rauschhafte Vergangenheit. Nach wilden Krautrock-Tagen mit Bands wie Agitation Free und Ashra Tempel in Kairo und Berlin. Wir reden jetzt von 1972. Wir waren die erste Rockband, die im Nahen Osten spielte. Also, und die kannten auch nicht da. Ich hatte zum Beispiel auch eine Orgelgitarre. Das war eine Gitarre, mit der man auch Orgel spielen konnte. Da waren so Kontakte auf dem Griffbrett und die hatte 25 Knöpfe. Sah sehr futuristisch aus. Und da prallten wirklich die Kulturen aufeinander. Ja, aber wir hatten ja den ganzen Vorteil, dass wir ja seine ganzen Heroes ja alle gar nicht kannten. Also damit kann man ja nun wirklich nicht punkten. Du, ich habe mit Haladuba gespielt da. Echt, wow. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja, das interessiert dann in diesem Moment niemanden, ja. Nach ungezählten Dramen mit der Andy Warhol-Pop-Legende Nico, nach turbulenten Szenen im Chelsea Hotel, fand sich Lüll bei seiner Rückkehr aus den USA zurückgekehrt zur Leitfigur der neuen deutschen Welle, mit Keyboard-Krawatte aufgebaut. Kein Wunder, dass der blasse Blonde sich zeitweise nach Südamerika verzog. Moritz in der U-Bahn, verschlafen und verpennt. Ich starre aus dem Fenster auf eine schnelle Wand. Mir dreht sich schon der Magen und ich fühle mich wie ein Geschenk. verdrossene Gesichter, betroffenes Gelächter, die Zeitung deckt den Blick. Ich komme vor wie in der Geisterbahn, ich glaub, ich werd verrückt, morgens in der U-Bahn. Und dann gab es ein Lied morgens in der U-Bahn, was eben sehr modern damals arrangiert war mit Synthesizern. Das fiel tatsächlich dann in diese Kategorie Neue Deutsche Welle, weil es von der ganzen Art ja so war. Und auf einmal, schwupp, hatte ich diesen Stempel Neue Deutsche Welle. Und ja gut, so einen Stempel kriegt man auch nicht los. Da kamen so ganz, ganz viele Welten irgendwie kamen zusammen. Also so auch dieses, ich sag mal, Rumvagabundieren von Christopher in der Kindheit und Mainz, wo als Berliner aufwachsen und dann hat man irgendwie auch so seine Stadt, die mit einmal... Ich wurde ja auch damals noch lange nicht so gehypt. Ja, heute ist das ein Riesenhype um Berlin. Und das war so ein bisschen so ein Biotop. Ich habe damals in einer Rockband gespielt. Und diese Rockband fand sich, weil ein paar davon waren Theatermusiker. Und als Theatermusiker haben wir uns unendlich gelangweilt. Und der Schlagzeuger ist so ein bisschen ein Mensch, der in so einem halben Paralleluniversum lebt, der also aber eine unglaubliche Fähigkeit hat, zum Beispiel, dass er seine Körper, er kann alles so voneinander trennen. Seine linke Hand kann das machen, seine rechte Hand macht das. Das ist unfassbar, was das angeht. Und er, also während der Proben, beschloss, Akkordeon zu lernen und das schnell machte. Und dann hatte er irgendwelche ungarischen Tänze. Und dann haben wir immer in den Pausen dieses Zeugs gespielt, weil es schwer zu spielen war und weil es herausfordernd war. Und dann habe ich mit ihm zusammen, waren wir auf Tour in Spanien und haben Musik gesehen um die Silvesterzeit rum, die mit Ukulele und ganz komischen, so eine spezielle Weihnachtsmusik. Und das fanden wir ganz toll. Und dann kamen wir zurück und dann kaufte ich eine Ukulele und er sagte, oh, da kaufe ich auch was. Und dann stolperte er in irgendeinem Laden über einen Dudelsack und das war's. Und es war genauso bescheuert. Und dann saß der und hat in ein paar Wochen sich einen Dudelsack und dann hat er so eine Forschung gemacht und gesagt, ja, es gibt ja sogar einen deutschen Dudelsack. Und in Opladen gibt es eine Dudelsack-Baufamilie und so Zeugs. Und dann hat er angefangen rauszufinden, was es alles geht. Und dann ließ er sich irgendwo einen deutschen Dudelsack bauen. So, und dann wurde er da Maniac-mäßig. Und dann, genau, dann waren er und ein anderer Freund von mir ich überredete einen Punk-Freund von mir aus London, ob wir in dem Vorprogramm von seiner Punkband in Berlin spielen konnten. Und dann tauchten wir da auf mit Dudelsack, Ukulele und Kontrabass. Und er dachte, wir wollten ihn verarschen. Und er sagte, lass mal, pass auf. Und dann war dieser Laden und dann sagte er, okay, und wie heißt ihr? Und dann rutschte mir so 17 Hippies, das kam so aus dem Nichts. Und dann kündigte er uns an, okay, hier aus Berlin's very own 17 Hippies. Und das war dann so der Moment, wo dann plötzlich dieser Name da war und ich wusste, dass das alles irgendwie stimmt, weil die Besitzerin des Clubs mich am nächsten Morgen anrief und sagte, du hast ja echt eine Meise jetzt, oder? Das ist ja super. Ja, ich meine, man muss dazu auch mal sagen, also ich fand auch 2017 Hippies, ich fand das total peinlich, ja. Christopher hatte immer so ganz coole Bandnamen davor, ich habe ja davor nie in einer Rockband gespielt, das ist jetzt keine Rockband, aber überhaupt Band, er hatte immer so Sidewalk Poles, Demon Golderos, das war immer alles so sehr abgefahrenes, ein bisschen kryptisches, ja, und dann kommt er mit 17 Hippies, wo ich dachte, aha, 17 und Hippies, naja Gott, was ist denn das für ein Bild? Wir waren ja zu dritt in dem Moment, das hat gar nichts gestimmt, das war ja auch vollkommen wurscht. Links, 2, 3, 4. Walzer KD, genau, es gibt ein Foto von uns, wie wir das spielen. Ich kann mich erinnern, also das Erste, was wir da hatten, war, glaube ich, Walz AKD, also ein Kadettenwalzer, ein Schlagzeuger, mit dem wir auch im Reinecke-Fuchs-Theater gespielt hatten. Der hatte jetzt Dudelsack gelernt und hatte also lauter, war ganz verrückt nach Dudelsackstücken und brachte dann diesen Kadettenwalzer mit. Ja. Und dann saß man also da mit verschiedensten Menschen, die man gar nicht kannte und spielte so ganz naiv, so Hausmusik, kann man sagen, nur aus Bock. Es war im Keller des Flughafen Tempelhofs. Und es war deswegen interessant, weil es einfach diese riesen, ellenlangen, so gebogenen Gänge waren, wo man so stundenlang immer weiter ging. Und auf der linken Seite waren diese ganzen Proberäume. Und auf der anderen Seite war ein gebogener Gang, in dem sie zum Schluss die V1 nochmal schnell zusammengebaut haben. Das heißt, man sieht da auch noch diese Apparaturen, mit der sozusagen so eine Art Fließband gebaut worden ist. Und für mich war das so ein Ding, wo ich dachte, wow, hier schließt sich ein Kreis, weil das Haus meiner Großmutter in London ist von der V1 getroffen worden, im Krieg, im Blitz. Und das ist das Obskure an diesem Ort war, weswegen ich sagte, boah, hier muss ich irgendwie sein, weil hier ist so diese andere Seite meiner Familiengeschichte eigentlich. Und da dachte ich, aha, hier gibt es unter den Eichen, unter den Linden Karl May und hier haben sie die V1 gebaut, hier, da, neben unserem Proberaum. Fand ich irre. Ja, sehr historisches Gebäude. Man ging da unten rein, eine Treppe runter, überall waren Rattenfallen aufgestellt. Man ging durch so eine Bunkertür irgendwie quasi rein. War ein ganz kleiner Raum. Und wir wurden immer mehr Musiker und immer mehr Stunden stießen dazu. Und irgendwann sagte Koma übrigens, ihr kennt da so eine Bar in Kreuzberg, so ein Schiff, das heißt Peak Ass, das liegt vorm Oberen Krankenhaus. Da kenne ich die Frau an der Theke. Ich glaube, da können wir einfach mal spielen. Vielleicht ist das besser, da zu spielen. Dann haben wir auch was zu trinken. Vielleicht kann ich die überreden, dass sie uns Getränketickets gibt. Dann proben wir doch einfach da. Und Lühl hat ja so eine lustige Art und Weise, zum Beispiel in dieser Bar, in der wir gespielt haben, er ging einfach rein und sagte, guten Tag, wir spielen hier. Und hat vollkommen ignoriert, dass da gleichzeitig eine Hochzeit stattfand. Und die Leute sagten, nee, ihr spielt jetzt hier nicht. Und Lühl sagte, doch, wir spielen jetzt hier. Wir sind im Band und wir spielen jetzt hier. Und eigentlich haben wir aber geprobt. Wir konnten noch gar nicht so viele Stücke. Also haben wir vor allen Dingen dummes Zeugs geredet und zwischendurch auch ein paar Stücke gespielt. Das war aber so lustig, dass der Typ, der die Bar hatte, sagte, komm, spielt doch einfach jeden zweiten Dienstag hier. Und dann das Pick-Ass. Und dann haben wir wirklich abwechselnd dort nicht geprobt, sondern eigentlich immer sofort Konzerte gegeben. Und dann haben wir festgestellt, dass bestimmte Instrumente besser funktionieren als andere. Also eine Gitarre hört man nicht, ein Banjo kann man gut hören, ein Klavier lässt sich schlecht transportieren und ein Akkordeon ist einfach transportabel. Ukulele ist cool und klein und total transportabel und hat meine erste 20 Mark gekostet und hatte einen Riss in der Decke und ich habe sie heute noch und liebe sie sehr. Und das konnte man einfach machen, man ging einfach hin. Musik war plötzlich nicht damit verbunden, dass man in einen Proberaum ging, in einen Keller. Dort im Dunkeln stundenlang spielte, es war viel zu laut, nicht zu einem Konzert alles raustragen musste, 4 Treppen hoch, 8 Stunden irgendwo hinfahren, 2 Treppen runter oder rauf, alles aufbauen, Soundcheck, ein Konzert geben, wo 9 Leute waren und dann abends Retour und um 4 Uhr morgens war man in irgendeinem Keller wieder. Und plötzlich konnte man einfach spazieren gehen, was machen und Musik machen. Und zwar genauso, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Man war einfach da und hat gespielt. Es war eine Befreiung. Ich kann jetzt sagen, es ist unfassbar. Man könnte noch unglaublich viel erzählen vom Rentensystem der 17 Hippies, das alle Arbeiten der Band berücksichtigt und allen Streit eliminiert. Von ihrem Ruhm in Frankreich und den USA, von den Freunden aus aller Welt, die sich ihre Songs zu eigen machen und darüber, dass sie nach wie vor in ihrem zusammengestoppelten Büro in der Kulturfabrik hausen, an der Schönhauser Allee, und dass sich Christopher Diebisch darüber freut, wenn ihre Songs von jungen Musikern ohne Quellenverweis in YouTube-Videos gekapert werden. Am besten aber, man geht in ein Konzert und wippt danach verträumt, vergnügt und ganz entrückt nach Haus. Baby's got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles, and I'm not sure if I like that smile. Bad cat, bad cat, bad cat. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.